Text 21. Der einzige Sibbe, für was ich bin geworden, also ein größer Schreiber, ist das, was der andere jüdische große Schreiber sind ausgeharget geworden in beschassen Holocaust. Die Sprache des Exils, eine Sendung von Kontext 21, gestaltet von Mary Kreuzer. Sie hören Auszüge der Buchpräsentation von Stephen Trees, eben erschienener Biografie, über Isaac Bashevis Singer. Das Buch erschien im Juli 2004 im DTV Verlag. Der Autor der Biografie, Stephen Tree, präsentierte im Jüdischen Museum Wien sein fesselndes Porträt des Literaturnobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer, in dem er den Schwerpunkt seiner Recherchen auf die Kindheit und Jugend Singers verlagert. Dieser Sohn eines chassidischen Rabbiners wuchs zunächst in einem Städtel in Polen, später in Warschau auf und emigrierte 1935 in die USA, wo er 1978 den Nobelpreis erhielt. Bashevis Singer schrieb auf Jiddisch und beschrieb in unvergleichbarer Weise die Welt des jiddischsprachigen Judentums. Ich bin, wie Herr Haber gesagt hat, ein Berliner. Ich komme aus Berlin. Wie Sie an meiner Sprache hören, bin ich dort nicht geboren. Ich bin ein eindeutiger, von der Dialekt her ein Schweizer. Aber von denjenigen, die meinen Namen irgendwo gelesen haben auf einem Plakat, das ist ein englischer Name, das heißt Tree. Ich heiße Stephen Tree. Ich bin aus Engländer geboren. Ich bin in der Schweiz geboren von einem englischen Vater und einer schweizerischen Mutter ungarisch-jüdischer Provenienz. Wobei, und damit kommen wir allmählich schon in die Welt, über die ich Ihnen berichten will, ich hatte noch, da meine Urgroßmutter schon in die Schweiz kam aus Polen, hatte ich eine Urgroßmutter, die nur Jiddisch sprach, der wir gelegentlich als Enkel, als eine von sehr vielen vorgestellt wurden, und sie konnte nur Jiddisch. Ihre Tochter, meine Großmutter, hat mit mir und meinen Geschwistern Englisch und Deutsch gesprochen. Jiddisch war ihre Muttersprache. Mein Vater, der in London aufwuchs, durfte Jiddisch zu Hause nicht mehr sprechen. Er musste Englisch reden. Und ich selber war dann, als ich über Isaac Bashevis-Singer gearbeitet habe, auf die Hilfe von jiddischkundigen Freunden und Bekannten oder Israelis, mit denen wir uns dann gemeinsam durch das Jiddische gearbeitet haben, angewiesen. Ich kenne Singer, seit ich 20 Jahre alt bin. Dann habe ich angefangen, ihn zu lesen. Ich habe ihn immer wieder gelesen. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mehr über ihn wissen wollte. Und ich habe dann auch herausgefunden damals, dass es eine Biografie gab. Es gibt, wie ich unterdessen weiß, zwei in Amerika. Die eine war sehr stark, die neuere, psychoanalytisch ausgerichtet. Und trotz ihres sehr reichen Quellenmaterials, und das ist eine Frau, die ist eine Jiddisch-Professorin und eine Psychoanalytikerin, praktizierende Psychoanalytikerin, beides praktiziert sie, war doch stark an ihrer Disziplin ausgerichtet und befasst sich, wie auch die andere Biografie, ganz stark mit den amerikanischen Aspekten dieses Autors. Fragen, die immer offen waren. Er wird sehr oft als eine Art Märchenerzähler behandelt, der eigenartige Geschichten über eigenartige Figuren aus einer nicht ganz existierenden, real existierenden Welt erzählte. Und eine dieser Figuren, die war in einer ungeheuren starken, leider mir, soweit mir bekannt, nur auf amerikanisch vorliegenden Erzählung, A Friend of Kafka, ein Freund von Kafka. Und dieser Freund von Kafka sei im Schriftstellerverein Warschau, wo der Singer auch Mitglied wurde, später immer herumgegeistert, ein damals schon aus Singers junger Sicht älterer Herr, und habe immer davon erzählt, wie gut er mit dem Kafka befreundet sei. Das ist eine Grundlage zu einer Geschichte, wo dieser Mann erzählt, wie er mit Kafka in Prag um die Häuser zog. Und das wurde allgemein als eine Art ein Aufschneider oder der wahrgenommen, und es hat sich dann herausgestellt, dass es in den Kafka-Tagebüchern, in den ganz gewöhnlichen, die man sozusagen der Volksausgabe, einen Yitzhak Löwy gibt. Und dieser Yitzhak Löwy ist exakt identisch mit dem Jacques Lévy, von dem der Singer schreibt. Und der Kafka erwähnt ihn in seinen Tagebüchern 49 Mal. Und er war mit dem Kafka befreundet. Und sie sind zusammen durchs Prager Nachtleben gezogen. Das geht aus Briefen von Kafka an den Jacques Lévy eindeutig hervor. Das heißt, sehr vieles, was fabelhaft und eigenartig bei Singer klang, war offensichtlich zutreffend. Und das war dann die Grundlage des Buches, das ich geschrieben habe, und auch der Arbeit, die Sie sehen, eine Arbeit, die sich ganz wesentlich mit seiner Jugend und mit seinen Lehrjahren in Europa, in Polen befassen, die für sein späteres Schaffen ganz zentral geworden sind. Und dass die hier war für mich der Ansatz zur ganzen Arbeit, und hier konnte ich auch, so hoffe ich, einiges noch nicht Gesagte erzählen. Isaac Bashevis Singer ist ein Schriftsteller, dessen Leben in seinen vielen völlig überraschenden und vom Ansatz her kaum möglich gehaltenen Wendungen in seinen eigenen Geschichten gleicht. Er schrieb in einer Sprache, und er tat das zeitlebens, die als aussterbend galt. Und er tat das im amerikanischen Exil. Und er schreibt das in einer seiner Geschichten, die jiddischen Buchladenbesitzer nicht so sehr fürchten, dass man in ihre Läden einbricht, um sie zu berauben, sondern dass ein weiterer Schriftsteller kommt und seine Werke hineinschmuggelt. Und das müssen sie dann auch noch verkaufen. Und er hat sich in seinen Geschichten immer wieder auf die Welt des jiddischsprachigen Judentums bezogen, in Polen, im jüdischen Polen oder in Amerika, und hat daraus Weltliteratur gestaltet und ist dafür 1978 als sehr alter Mann zu seinem eigenen Erstaunen, zumindest wenn man seine vorige Lebensgeschichte sieht, mit dem Nobelpreis geehrt worden. Er wurde anfangs des vorigen Jahrhunderts als Yitzhak Hirsch oder Hersch, das heißt der schnelle und starke Singer, geboren. In Leonchin, das ist ein ganz kleines Dörfchen an der Weichsel, unweit von Warschau. Und dabei handelt es sich, und hier geht es schon sehr tief in die Geschichte der polnischen Juden hinein, um eine Neugründung polnischer Juden. Es waren Juden vertrieben worden. Auch damals, das kam immer wieder vor in der polnisch-jüdischen Geschichte, sie durften irgendwo nicht bleiben, aber, und das war der große Unterschied zu anderen Ländern, zu Deutschland oder Frankreich, wo sie völlig vertrieben wurden, oder den protestantischen Teilen Deutschlands, wo sie auch vertrieben wurden und dann nach Polen gingen, sie konnten dann irgendwie eine Möglichkeit finden, sich neu anzusiedeln. Und eine solche Neugründung war dieses frische Dörfchen Leonchin, wo er zur Welt gekommen ist. Und sein Vater war dort Rabbi. Dass sein Vater in seinem kleinen Örtchen Rabbiner war, hängt damit zusammen, dass sein Vater niemals bereit war, eine Fremdsprache zu lernen. Sein Vater konnte nur Jiddisch. Und er hätte aber, um als amtlich bestallter Rabbiner arbeiten zu können, unbedingt Russisch sprechen müssen. Er hat es war Pflichtrussisch bis zur dritten Gymnasialklasse, etwa auf dem Niveau, und ein Gespräch mit dem Gouverneur, zu beiden hat er sich nicht verstanden. Und so konnte er nur als halblegaler Rabbiner in diesem kleinen Dörfchen amtieren. Das Datum der Geburt, das ist das offizielle Datum, ist der 14. Juli 1904, und darum wird heute auch das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Tatsächlich ist es viel wahrscheinlicher, dass er am 21. November 1902 geboren ist. Der 14. Juli 1904 ist eine freie Entscheidung des Dichters. Sie hängt, soweit sich irgendwie rekonstruieren lässt, mit den Eigenarten des polnischen Militärdienstes zusammen. Man wurde mit 21 Jahren, im 21. Jahr musste man antreten. Und weil er das Glück oder das Pech hatte, dass seine Akten verbrannt waren im Ersten Weltkrieg und dass er nur einen Geburtsschein, den er aus irgendwelchen Gründen brauchte, für sehr teures Geld beschaffen ließ, hat er, und er war da immer sehr schnell, sofort geschaltet und sich 2 Jahre jünger gemacht und sich als Geburtsdatum den 14. Juli gegeben, das Datum des Bastille-Sturms, also ein befreiendes Datum. Er hat eine 12 Jahre ältere Schwester, Hinde Esther, einen 10 Jahre älteren Bruder, Israel Joshua, der in seinem Leben eine zentrale Rolle spielen wird, und bekommt 1906 einen jüngeren Bruder, Moshe, dazu. Die beiden Eltern könnten unterschiedlicher nicht sein. Das Einzige, was sie gemein haben, ist die rote Haarfarbe, die sie ihrem zweiten Sohn vererben. Doch während die Mutter als scharf und kantig geschildert wird, mit großer Nase und stechenden grauen Augen und einem formidablen Intellekt und übrigens auch einem sehr tiefen religiösen Wissen, verhält sich der kleine und stämmige Vater mit seiner tiefen Frömmigkeit derart weltfremd, dass er seine Ehefrau nicht nur gelegentlich zur Verzweiflung treibt, also nicht nur, dass er nicht bereit war, Russisch zu lernen. Es gibt eine verbürgte Geschichte, wo ein Bettler zu ihm kam und ihm eine so herzzerreißende Geschichte erzählte über eine Tochter, die zu verheiraten sei, dass er ihm die gesamten Familienersparnisse ausgehändigt hat. Dieser Vater hat nur eine einzige irdische Schwäche, der schriftstellerische Ehrgeiz. Der Wunsch, die theologischen Schriften, an denen er zeitlebens arbeitet, gedruckt zu sehen, was ihm nur selten vergönnt ist. Alle drei Kinder, die älteren Kinder, haben Erinnerungsbücher an ihre Kindheit verfasst, die sie völlig unterschiedlich erlebt haben. Die ältere Schwester als trostloses Aschenputteldasein, unter einem sich aus religiösen und pädagogischen Gründen zurückhaltenden Vater und einer Mutter, die sie von Kindheit aus im Nachhinein schwer auszumachenden Gründen zurückweist. Sie hat ja auch dieses eigene große religiöse Wissen nicht mitgegeben und das Mädchen hat als einzige Jugenderinnerung, dass sie ständig die Haushaltarbeiten machen muss, während die jüngeren Brüder lernen dürfen und für dieses Lernen gelobt werden. Aber auch Singers älterer Bruder, der 2 Jahre jüngere, Joshua, der zwar der Liebling der Mutter ist, hat die streng religiöse Empfindung als bedrückend empfunden und sein Zuhause als düster beschrieben. Ich zitiere: Es war eher ein Lernhaus als ein Zuhause, eher ein Haus Gottes als eines für Menschen. Und er wird denn auch mit 21 Jahren, er ist immer sehr rebellisch gewesen, hat er dann völlig aufgehört mit der Religion, er ist nach Russland gegangen, versucht es mit dem Kommunismus, der ihn nicht überzeugt hat, ist wieder zurückgekommen und wurde ein sehr bekannter und auch von den Grundsätzen her, man würde sagen, liberaler jiddischer Autor. Sein jüngerer Bruder Isaac, also unser Held, geht der rebellische und geradlinige Charakter des Älteren deutlich ab und er ist mit seiner Kindheit viel besser zurechtgekommen. Er beschreibt allerdings auch immer wieder die kleinen und größeren Fluchten, die er sehr geschickt und sehr diskret zu arrangieren verstand. 3/4 der Juden im früheren Jüdisch-Polen, und das hat sich um 1900 über Russland, das Baltikum, Österreich, Ungarn und Preußen erstreckt, haben in eigenen Wohnbezirken in oder am Rande größerer Städte gewohnt, in kleinen, manchmal winzigen Siedlungen, wo sie einen wesentlichen Bevölkerungsanteil oder eine überwiegende Mehrheit stellen. Und diese Siedlungen haben sie aus juristischen Gründen, weil im russischen Reich durften Juden nur in Städten wohnen, egal wie groß sie waren oder wie klein sie waren, in dem Fall haben sie als Städtel bezeichnet. Die Muttersprache von Isaac Bashevis-Singer ist das Jiddische, und zwar in seiner polnischen Fassung. Eine Sprache, die über das Mittelhochdeutsche so eng mit dem Deutschen verwandt ist, dass es fälschlicher und hochmütigerweise als verdorbene Fassung desselben wahrgenommen wurde, als wie es noch unsere Großeltern zumindest sagten, die bürgerlicheren Jüdischen, als Jargon. Und tatsächlich ist Jiddisch eine eigenständige Sprache mit einem großen, fein abgestuften Wortschatz, der neben Hebräischen auch slawische und altfranzösische Begriffe verwendet und einem ganz eigenständigen Sprachfluss, der sich mit seinen gleitenden und vielschichtigen Rhythmen zumindest zum Deutschen, der in der norddeutsch-preußischen Variante etwa so verhält wie ein Schlagzeug-Solo zu einem Ping-Pong-Match. Also Jiddisch ist das Schlagzeug-Solo mit Worten, die plötzlich ganz, ganz schnell werden und dann etwas langsameren Phasen mit einem sehr komplexen Rhythmus. Und das Deutsche ist so tak, tak, tak, tak, tak, tak. Also das schließlich hat die Familie, wie der Familie schien, durch fast ein Wunder die Möglichkeit gefunden, nach Warschau zu ziehen, um dort im jüdischen Armenviertel, wo die Offiziellen, die Rabbiner mit den sozusagen Staatsdiplomen nicht hin wollten, als halblegaler Rabbi zu arbeiten, zu dem die orthodoxen Juden kamen und der für sie auch zu einem sehr günstigen Tarif da war. Und da ist er aus dem, wenn man will, er ist im Mittelalter geboren. Er hat diese kurze Zeit seiner Kindheit, die Einschulung war im 18. oder frühen 19. Jahrhundert und auf einmal war er in der beginnenden 20. Jahrhundert. Er war in Warschau, er ist die ersten Treppen seines Lebens hochgegangen. Er hat so wunderbare Sachen gehört wie der Grammophon und hat begriffen, er schreibt das sehr ausführlich auch in seinen Kindheitserinnerungen, dass es eine Welt gab, die jenseits der traditionellen Welt seiner Eltern lag und die einen starken Sog auf ihn ausgeübt hat. Die Größe von Warschau, dieses Ungeheure, hat ihn fasziniert und er ist zeitlebens ein leidenschaftlicher Großstadtbewohner gewesen. Er hat an dieser Krochmalner-Straße auch die ganze Vielfalt der damaligen jüdischen Gegenwart, jüdisch und jiddisch ist aus jüdischer Sicht das gleiche Wort, kennengelernt. Es gab derbe Händlerinnen, die das Geld in den sichtbaren ihren Strumpfansatz stopften, eine ziemlich damals massive Geste. Es gab fromme Herren, die immer mit dem Stock aufstampften, damit sie mit diesen Frauen, die in irgendwelchen Toreingängen standen, ja nicht in Berührung gekommen sind. Es gab ein hochanständiger, selbstloser Milchhändler, der der Rabbinesfamilie immer wieder sehr wirksam und wichtig unter die Arme gegriffen hat. Und es gab die Vertreter der jüdischen Unterwelt, die mit ihren Problemen, wenn es juristische waren, unter Juden genauso zu dem Rabbiner gekommen sind, wie die besseren oder die nicht kriminellen Leute. Er hat in dieser, an der Krochmalner hat die Familie, das lässt sich rekonstruieren, in einer Art 2,5-Zimmer-Wohnung gewohnt. Er hat das Büro seines Vaters, die Studierstube, hat er beschrieben als eine Mischung aus juristischem Schiedsgericht, Synagoge, Lehrhaus und psychoanalytischer Praxis. Und dort hat der Vater mit wenigen Worten erbitterte Streitigkeiten zu schlichten, verfahrene Situationen zu lösen oder verzweifelten Brust zu spenden Verstandung. Und das wurde dann von diesen Leuten nach Maßgabe ihrer Mittel entlohnt. Ich glaube, die Unterwelt hat besonders gut bezahlt. Und wie Singer schreibt, unter den Juden damals war ein Rabbi ein Mann mit vielen Aufgaben und wenig Einkünften. Wir haben aus der Schwester, die hat das ihrem Sohn erzählt, die ältere Schwester, haben wir auch ein Bild, also ein sprachliches Bild des kleinen Isaac, den sie als ein mageres Kerlchen beschreibt, erschreckend bleich, sommersprossig, mit roten, schulterlangen Haaren, Schläfenlocken, natürlich nicht Haaren, die waren kurz, aber die Schläfenlocken waren lang, und der ständig hinter anderen hergeht, hinter Türen lauscht, nie ein Wort sagt. Man findet in seinen Erinnerungen an seinen Vater, den Rabbi, auch immer wieder das Motiv, wo ihn sein Vater rauszuscheuchen versucht aus der Studierstube, wenn es besonders spannend wird und wie es ihm dann gelingt, hinter ein Büchergestell sich zu stellen oder sich irgendwie unsichtbar zu machen, um zuzuhören. Die Schwester ist die erste in der Familie, die schriftstellerisches Talent zeigt. Und zwar in den Briefen, die sie ihrem Verlobten schreibt und auch in Kurzgeschichten. Es sind Arbeiten, die erst lange nach ihrem Tod die verdiente Anerkennung gefunden haben. Sie war sehr, sehr, sehr unglücklich in ihrem Leben. Am 9. Ab des Jahres der christlichen Zeitrechnung 1914, am 1. August, ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und mit ihm, was ich auch nicht wusste, die seit 250 Jahren schlimmste Zeit der polnischen Juden. Es ging den polnischen Juden im Ersten Weltkrieg furchtbar schlecht. Sie haben vom Zwischenhandel gelebt, sie waren in der Manufaktur oder in der beginnenden Fabriken beschäftigt, die alle nach Russland exportierten. Der russische Markt war zusammengebrochen, Handel und Wandel war nicht mehr da. Und Singer beschreibt auch, und das stimmt exakt mit dem historischen Erkenntnis überein, wie die Rabbiner aus der Provinz nach Warschau gekommen sind, in der Hoffnung, dass man doch irgendwie oder Heiratsvermittler sich da über Wasser halten kann, also besser gesagt so viel findet, dass man halt essen kann, und das ging auch nicht. Und auch Singers Familie ging es immer schlechter, die Leute konnten nichts mehr bezahlen. Und schließlich hat die Mutter nur noch einen Ausweg gesehen, dass sie mit ihren beiden jüngeren Söhnen, dem späteren Isaac Baschewis und seinem jüngeren Bruder, zu ihren Eltern nach Bilgorei, das war österreichisch besetzt, gezogen ist. Und unter den Österreichern ging es, das kann man auch sagen, den Juden etwas besser als unter den Preußen, also wirtschaftlich. Sie hat dann dort erfahren, dass ihre beiden Eltern und viele Verwandte einer Choleraepidemie zum Opfer gefallen sind und ihre beiden Brüder nun die Rabbiner des Ortes geworden sind, von Bilgorei. Beide haben die Schwester und deren Söhne sehr gastfreundlich aufgenommen, sie jedoch vom väterlichen und mütterlichen Erbe strikt ferngehalten. Das wurde dann damit erklärt, dass das Erbe mosaisch, sie haben sich für eine sogenannte mosaische Erbteilung im Gegensatz zur talmudischen entschieden. Das hieß einfach, dass die Frauen gar nichts kriegen. Und die Mutter hat sich das sehr zu Herzen genommen, während sie den Brüdern zugleich für das Durchfüttern sehr dankbar war. Und die beiden Brüder wissen oder ahnen auch, dass sie ihren Mann nach, als dritten Rabbin nach Bilgorei bringen möchte und tun alles, um ihr den Gedanken auszureden. Und weil sie keine Konkurrenz wollen und der Kleine, oder so nicht mehr so Kleine, er war damals etwa 14 Jahre alt, sind Zusammenhänge, die der junge Bisak Baschewissinger genau erfasst hat und in seinen großen Familienromanen mit ihren Macht- und Positionskämpfen kommt dieses Erlebnis immer wieder vor. Und nun lernt er mit etwa 14 Jahren, als man soll das nicht vergessen, als eine Art Tourist aus Warschau, also als ein Stadtkind, das Städtel in Bilgorei kennen. Man hat Gebete gesprochen, die andernorts nicht üblich waren. Der Toraschrein war von einem italienischen Meister im 18. Jahrhundert geschnitzt worden. Der Boden der Synagoge war mit Sand bestreut. Also es war eine Reise, die Kaftane waren viel länger, als man sie in der sehr frommen Welt, in der er lebte, in Warschau trug. Wie er schreibt, ich lebte jüdische Geschichte. Und in Bilgorei, die nächsten Jahre, ist das junge Genie ohne einen Vater, praktisch ohne elterliche Bevormundung aufgewachsen. Theoretisch hat er den Talmud studiert, das hat er auch ostentativ und ziemlich fleißig getan. Daneben hat er aber mit Hilfe einer jiddischen Leihbibliothek und der Unterstützung eines aufgeklärten Uhrmachers, der einmal der Schüler seines Großvaters, seines frommen Großvaters gewesen war und damit diesem gebrochen hat, hat er den Grundstock seiner umfassenden philosophisch-naturwissenschaftlichen Bildung gelegt, die man später an ihm kennt. Er hat, wie er sagt, damals mitten in Bilgorei, mitten im Ersten Weltkrieg, in diesem sehr abgelegenen Städtchen, die neuesten Theorien von diesem Uhrmacher, die neuesten Theorien Einsteins und Plancks vermittelt bekommen. Der Uhrmacher hat sich wissenschaftliche Zeitschrift von europäischer Bedeutung gehalten und hat das verstanden. Abgesehen davon, dass dieser faszinierende Uhrmacher auch noch eine wunderschöne Tochter hatte. Nach dem Krieg hat sich die Familie auf eine Rabbinerausbildung in Warschau geeinigt, nach dem Motto, Juden werden immer Juden sein und sie werden immer Rabbis brauchen. Und er ist an das Tachkemoni-Seminar in Warschau gegangen. Das war die damals fortschrittlichste Lehrstätte der Orthodoxie, wo 20 der 48 Wochenstunden für weltliche Fächer vorgesehen waren und wo die Studenten, fromm wie sie natürlich waren, streng orthodox, europäische Kleidung trugen und nicht mehr den Kaftan. Und tatsächlich sieht man ihn auf einem Foto aus der Zeit schon in Krawatte. Aber wie sich herausstellt, sind für den jungen Mann, der seine Jugend praktisch mit freiem Lesen zugebracht hat, ist nun die Vorstellung, 48 Wochenstunden absitzen zu müssen bei streng geregeltem Stundenplan, Abfragen des Lehrstoffs, hat sich als unmöglich erwiesen. Also der junge Künstler hat da überhaupt nicht hineingepasst. Und er schreibt auch, dass er sich nie in seinem Leben so elend und so hilflos und verzweifelt gefühlt hat wie auf dem Rabbinerseminar. Und in seiner Jugend, die er immer wieder in seinen Schriften beschreibt, in seinen Novellen verwendet, kommt das Rabbinerseminar, soweit mir bekannt, ein einziges Mal in einem Halbsatz vor und als Metapher für Verlorenheit. Sonst hat er das nicht beschrieben. Und er hat nach einem Jahr aufgegeben. Er ist zuerst nach Bilgorei zurück, hat versucht, sich da als Hebräischlehrer durchzuschlagen, hat auch versucht, die schöne Uhrmacherstochter zu heiraten. Beides ging irgendwie schief. Er schreibt da auch nichts Genaueres und ist schließlich doch noch bei den Eltern nach eineinhalb Jahren untergekrochen. Und wie er in einer Novelle schreibt über diese Zeit, ich war bereit, meinen Eltern nachzugeben, sie eine Ehe für mich arrangieren zu lassen und zu werden, was sie vorschlugen, Kaufmann, Religionslehrer oder was immer das Schicksal mit mir vorhatte. Sogar eine jüngere Witwe, 6 Jahre älter als er, gut situiert, wäre unter Umständen an der Partie interessiert gewesen, aber man hat ihn kommen lassen. Man hat ihn über sein kaufmännisches Wissen befragt und auch ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Und da er offensichtlich nicht besonders viele Talente in der Richtung hatte, ist aus der guten Partie nichts geworden, wie sich herausstellt, zu seinem Glück. Denn der ältere Bruder hat den Isaac davor bewahrt, ein unglücklicher, frustrierter Ladenbesitzer zu werden in einem kleinen Städtel. Er hat Karriere gemacht, er hat eine literarische Zeitschrift, er war bei einer literarischen jiddischen Zeitschrift in Warschau dabei. Und das Erste, was er gemacht hat, war seinem Bruder, seinem Jüngeren, eine Stelle als Korrektor zu verschaffen an dieser Zeitschrift in Warschau. Und das Glück dieses Aufbruchs, das Glück dieses Briefs und das Glück des ersten Exemplars dieser Zeitschrift, das beschreibt er immer wieder, wo plötzlich kubistische Zeichnungen bekommen hat, wo eine Kritik von Zauberberg drin war, das war der Roman, den er später ins Jiddische übersetzt hat. Und der Korrektor ist im Jiddischen hat im Jiddischen eine außerordentlich wichtige Funktion, weil das Jiddische wird ausschließlich in Konsonanten notiert und die ähneln sich, besonders wenn sie nicht total gut gedruckt sind, fast manchmal zum Verwechseln ähnlich. Und wenn man da einen einzigen Patzer macht, dann kann der ganze Sinnzusammenhang einbrechen. Und wie Singer später gesagt hat, ein jiddischer Autor stirbt nicht an Herzschwäche, sondern an Druckfehlern. Er hat dort, gleich wie er angefangen hat, einen Literaturwettbewerb gewonnen und hat sich bereits von der zweiten, das war noch unter einem Chiffre, und dann hat er ein Pseudonym gebraucht, weil er wollte sich von seinem älteren Bruder, dem Israel Joshua, Singer, bekannter Autor, unterscheiden. Und er hat sich dann Yitzchok Bashevis genannt. Und das heißt, in einer etwas freien Übersetzung, Yitzchok, Sohn der Bascheva. Also nicht ganz genau Yitzchok ben Bascheva, für die, die Hebräisch können, sondern Bashevis, der Bascheva-Zugehörige. Wobei man wissen muss, was er bestimmt gewusst hat und seine Zuhörer sowieso, seine Leser, dass dem Muttersnamen in der chassidischen Tradition eine ganz entscheidende Bedeutung zukommt. Mit dem Vatersnamen wird man zur Schrift gerufen, man unterschreibt das Heiratsdokument. Aber wenn man krank ist, wenn es wirklich ernst gilt, wenn man ein religiöses Amulett unterschreibt, dann tut man das mit dem Mutternamen. Und das ist dieser Muttername, den er für seine Schriften gewählt hat. Der werdende Autor erkennt bald, dass die Faszination, die das schöne Geschlecht auf ihn ausübt, ganz auf Gegenseitigkeit beruht. Und die Freuden und Probleme der Beziehung zwischen Mann und Frau stehen im Mittelpunkt seines Werks, genauso wie sie im Mittelpunkt seines Lebens stehen. Und in seinen von ihm schriftstellerisch wiederholt dargestellten Lehrjahren tauchen denn auch wunderbare und faszinierende Frauenfiguren auf, die sich nur schwer einer wirklichen Frauenfigur oder gar nicht zuordnen lassen. Wobei bezeichnenderweise die Beziehung, die am weitesten geht, die jedenfalls die folgenreichste ist, denn er hat nämlich mit der Frau ein Kind, hat er nur sehr verschlüsselt und verändert dargestellt. Fest steht, dass er 8 Jahre mit einer Runja Shapira zusammenlebt, aus einer sehr guten chassidischen Familie stammend, aber völlig im Gegensatz zu ihm eine begeisterte Kommunistin. Der Kommunismus hat ihn nicht überzeugt und er hat ihn nicht fasziniert. Die ganzen sozialen Bewegungen seiner Zeit haben auf ihn nie eine Erotik ausgeübt. Was ihn fasziniert hat, womit er sich beschäftigt hat, im Für und Wider, waren Sachen wie die Parapsychologie, wofür seine Kollegen im Schriftstellerclub sich an den Kopf gegriffen haben, was er da für eigenartiges, unsinniges Zeugs ist. Aber die Verbesserung der Menschheit, das hat ihn nicht interessiert. Es gibt eine einzige Anekdote aus seinem Leben, wo sich freiwillig einer solchen Bewegung angeschlossen hat, und das ist Esperantismus. Die Vorstellung, in einer Sprache schreiben zu können, die alle Menschen verstehen, die hat ihn fasziniert und er hat versucht, Esperanto zu lernen und hat tatsächlich eine Geschichte auf Esperanto geschrieben. Sonst hat er nichts gemacht in der Richtung. Die Runja war, wie gesagt, eine begeisterte Kommunistin. Sie hat äußerlich seinem sehr ätherisch-literarischen Frauenideal. Sie meistens sehr schlanke, sehr schmale Frauen, überhaupt nicht entsprochen. Sie war sehr drall, extrovertiert, lebensfroh. Und über eine Figur, die ihr gleicht, eine Nebenfigur, die heißt Dora und ist Kommunistin, schreibt er: Unsere Seelen hatten einander böse zugerichtet und waren nicht einig, aber unsere Körper waren sich zugetan geblieben. Das hat offenbar 8 Jahre lang hat das funktioniert. 1929, das gleiche Jahr, wo sein Vater stirbt, schreibt Isaac Bashevis-Singer seinen ersten Roman. Und er schreibt ihn veröffentlicht ihn in einem eigens von ihm selbst, einem Freund gegründeten literarischen Zeitschrift. Man muss wissen, dass die jüdische Literatur sehr stark auf Fortsetzungsromane, auf Zeitschriften angewiesen war. Das Drucken von Büchern ist sehr teuer. So viele Leser gab es dann doch nicht. Aber man konnte in Zeitungen und Zeitschriften publizieren. Und so haben die Fortsetzungsromane, die er später selber schrieb, eine Funktion gehabt, ähnlich wie im 19. Jahrhundert. Und ein Autor eines Fortsetzungsromans, das war zunächst sein sehr geachteter älterer Bruder, später auch er, war in der jüdischen Welt etwas ganz Besonderes. Und den hat man sich also auf der Straße gezeigt. Das ist der Typ, der den tollen Roman schreibt, der immer wieder jeden Freitag oder Samstag erscheint. Das war der beste Tag, die Freitagsausgabe. Und er hat seinen Roman, der heißt Satan im Gorai, den hat er direkt nach 1648 angesiedelt. Das ist der Kosakenaufstand, der dem bis dahin relativ guten Leben der Juden in Polen ein Ende gemacht hat. Die Juden Polens haben fast konservativen Schätzungen zufolge ein Drittel ihrer Bevölkerung verloren und sind durch die schweren Tributzahlungen verbunden mit einer Solidarhaftung in eine Armutsfalle hineingeraten, aus der sie im Laufe ihrer ganzen weiteren Existenz nicht mehr herausgefunden haben. Er siedelt diesen kurz danach an, nach dieser Katastrophe, in dem ihm bestens bekannten Gorai, das sind 2 Ortschaften von Bilgorai, entfernt. Und es ist eine sehr verstörte Welt, die er schildert, in der von außen eigenartige Heilslehren dringen. Der Messias sei gekommen, das Ende aller Tage nah. Was aus heutiger Sicht, damals empfand man das als sehr, was macht er mit diesen altertümlichen Sachen? Aus heutiger Sicht ist es eine ganz deutliche Bezugnahme auf Singers eigene Zeit und Welt, wo es ja von Heilslehren vom Ende aller Tage nicht fehlte. Einerseits in Form des Kommunismus, dem, wie er öfter schreibt, Söhne und Töchter frommer Rabbiner, wie seine Runja-Rabbinergeschlechter mit einer ihnen immer wieder erschreckenden Radikalität verfallen sind. Andererseits als der hysterische Pseudomessianismus, dem das westliche Nachbarland zum Opfer fiel, wo ja plötzlich der Messias gekommen war und alle Leute bis in hochgeistige Gesellschaftsschichten, bis bedeutende Philosophen dieser Heilslehre ja anhingen. Dieser Roman war gerade fertig, als ihn sein älterer Bruder, der unterdessen nach Amerika ging, geholt wurde an den Vorwärts, in die Zentrale des Vorwärts, nachkommen ließ. Der Vorwärts war eine große jüdische Tageszeitung, der gehört teilweise sehr traditionell jüdisch und jiddisch in Gewerkschaftsbesitz. Und das war in der East Side, der Lower East Side. Man kann den 12-stöckigen Wolkenkratzer, sehr beeindruckender Bau, heute noch zu sehen, mit jüdischen, goldenen Lettern jüdischer Inschrift. Er war bis dahin, Isaac Bashevis-Singer, doch ein arrivierter junger Literat in Warschau gewesen, mit einem spannenden Liebesleben, einer Hauptfrau sozusagen, mit der er sich immer stritt, mit allen möglichen Nebenfrauen, die er in seinen Büchern immer wieder schildert. Und auf einmal ging er nach Amerika und ohne dass er seine Frau mitnehmen, seine Lebensgefährtin mitnehmen konnte oder wollte, sie war Kommunistin, das wäre also sowieso nicht gegangen, sie waren auch nicht verheiratet, er hat sie dagelassen und ist ganz alleine nach Amerika gekommen. Wobei seine Frau, also seine Lebensgefährtin, seine damalige, hat sich dann später mit ihrem Sohn über die Sowjetunion durch eine Reihe im Nachhinein sehr glücklicher Zufälle ist es ihr gelungen, nach Palästina zu gelangen, ohne seine Hilfe. Das hat er auch gewusst, dass es denen nicht so gut geht und er war nun auf einmal in einer völlig neuen Welt, wo nichts mehr stimmte. Er war in Polen ein gebildeter Mann gewesen. Er konnte Polnisch natürlich, Jiddisch konnte er, Deutsch konnte er sehr gut. Hat Thomas Mann Zauberberg und alles Mögliche übersetzt. Er konnte ein bisschen Russisch, er konnte ein bisschen Französisch. Auf einmal war er in einer Welt, wo er nur einen Dialekt konnte, der auch unter Juden nicht besonders angesehen war. Jiddisch galt schon damals in Amerika als Minderheitendialekt. Und wie mein Beispiel meines Vaters zeigt, das war etwas, was bessere Eltern ihre Kinder nicht mehr sprechen ließen, damit es die Enkel dann wie ich nicht mehr können sollen. Das war die Sprache, in der er schrieb. Er musste für die kleinsten Verrichtungen musste er Dolmetscher und Begleiter haben, die ihn an der Hand nahmen. Er kam mit der amerikanischen Mentalität überhaupt nicht zurecht am Anfang. Und er hat trotzdem eigentlich einen guten Start hätte haben können. Er hat einen dieser Fortsetzungsromane schreiben dürfen, mit dem er aber dann nicht zufrieden war. Hat nachher keinen zweiten Auftrag mehr gekriegt. Im Vorwärts hat er sich, wie er später schreibt, verloren in Amerika gefühlt. Und trotzdem auch hier Freundinnen fand, ist er doch in eine immer tiefere Depression gerutscht und hat schließlich ganz zu schreiben aufgehört. Also von 1938 ist genau eine Übersetzung von ihm aus dem Deutschen ins Jiddische überliefert. Doch ausgerechnet in dieser Zeit ist für ihn eine Wendung erfolgt zum Guten. Es ist eine deutsch-jüdische Emigrantin aus München, die eigentlich alles sehr gut getroffen hat. Sie hat einen reichen Mann, der viel Geld aus Emigranten sich mitbringen konnte. Sie hat zwei Kinder, sie lebt also in sehr guten Verhältnissen in New York. Sie heißt Alma Wassermann, geborene Heimann, und ist in München in behütetem Wohlstand aufgewachsen. Sie hat schließlich alles für ihn aufgegeben, die beiden Kinder, den Mann und den Wohlstand. Und hat, gleich nach der Hochzeit, ist sie für ihren neuen Mann in die Fabrik gegangen, um Hutbänder einzunähen. Geld gab es keins mehr. Und sie hat später, wie hat sie angefangen, als Verkäuferin zu arbeiten und hat bis zu ihrer Pensionierung als Verkäuferin gearbeitet, in immer besseren Positionen, in immer besseren Häusern. Teilweise um ihre Selbstständigkeit zu halten, teilweise sehr lange, um Isaac Bashevis-Singer und sich die Existenz zu sichern und ein bisschen auch, um ihm die Einsamkeit zu geben, die er für sein schriftstellerisches Wirken und ein wenig auch, so ist davon ist auszugeben, für sein immer noch sehr spannendes Privatleben brauchte. Also sie hat über die vielen Affären, die er hatte, immer sehr großzügig hinweggesehen und am Schluss ist er auch jedes Mal zu ihr zurückgekehrt. Er war schon mit ihr verheiratet, als sein Bruder gestorben ist. Das war der Mensch, an dem er sich ja immer orientiert hat, der ihm immer seinen Rat, nötigenfalls auch Geld zur Verfügung gestellt hat. Mir war, als hätte Gott mir ins Gesicht geschlagen, aber was sollte ich tun? Ihn zurückschlagen. Und der private Verlust wurde umso schlimmer, als nun allmählich auch in Amerika das ganze Ausmaß der europäischen Katastrophe sichtbar wurde. Singer hat sich damit befasst, er war über die jüdische Presse besser orientiert als die meisten Amerikaner, auch die jüdischen Amerikaner. Aber es war, was man wusste oder was man schreiben wollte, war immer noch im Vergleich zum tatsächlichen ein Bruchteil des Geschehenen. Und er hat nun herausgefunden, dass von seinen vielen Verwandten in Bilgorei ein einziger Cousin überlebt hat, dass die Mutter und der Bruder, die ins die Sowjetunion geflohen sind, bei einer Umsiedlungsaktion im südlichen Kasachstan zugrunde gegangen sind. Und er hat versucht, seinen Schock zu überwinden, indem er die zerstörte Welt ganz in den Mittelpunkt seines Schaffens gestellt hat. Solange er sie beschreiben konnte, solange er sie künstlerisch zum Leben erwecken konnte, solange er sich bei der Arbeit darin aufhalten konnte, so lange war sie nicht weg. Und er hat das gemacht auf Jiddisch, muss man wissen, er hat das gemacht ohne Anspruch auf ein sehr großes Publikum, er hat das in jiddischen Literaturzeitschriften gemacht, er hat dann einen Roman schreiben dürfen, dem älteren Bruder zu Ehren, den hat er auch ihm zu Ehren entwickelt, der im Stile des älteren Bruders gedacht war, der aber bald sehr eigene Züge annahm. Und der so eigenwillig wurde, es kommt unter anderem ein ehebrecherisches Paar darin vor, das in einer ganz berühmt skandalösen Passage sich nicht anders zu helfen weiß, als in der Nacht von Yom Kippur, also in der heiligsten Nacht des Judentums, zusammenzukommen, der so extrem war, dass der alte Chefredakteur des Vorwärts den Singer versucht hat zuzudrängen, dass er entweder eine völlig andere Richtung einschreibt, oder das Ding abbricht. Und der Singer hat dann einen Schreibstreik gemacht und ich habe noch Mitarbeiterinnen aus dem Sekretariat gesprochen. Die haben gesagt, das war der Moment, wo bei ihnen die Telefone heiß liefen. Also die Leser haben angerufen und wollten ihren Fortsetzungsroman weiterhaben. Wo bleibt unser Singer? Und das war der Moment, wo der Singer dann freie Hand bekam. Schließlich, es haben sich nach jüngeren Kräften durchgesetzt, die künstlerisch etwas offener waren. Und er hat diesen Roman so zu Ende geschrieben, wie er wollte, mit allen privaten Verwicklungen der Hauptfiguren, so wie es ihm gemäß schien. Und er hat so lange geschrieben, es ist ein Roman, der in Polen vor dem Ersten Weltkrieg beginnt und der genau mit der deutschen Besetzung Polens aufhört, mit dem ersten Tag der deutschen Besetzung, bis ihn seine künstlerische Fantasie verließ. Er hat seine Gestalten an den Rand des Holocaust begleitet, weiter nie. Er hat selbst geschrieben, für ihn war der Holocaust etwas, was sich literarisch nicht darstellen ließ. Das könne man nicht. Das wird dann auch, wurde dann auch übersetzt, auch wieder seinem älteren Bruder zuliebe. Es war ein Achtungserfolg, man hat das respektiert und zur Kenntnis genommen, mehr nicht. Aber 1945 schon hat er eine Geschichte geschrieben, die heißt auf Jiddisch Gimpel Tam, Deutsch Gimpel der Narr, über einen Gimpel, den alle immer nur zum Besten halten, die Mitschüler, Erwachsene, Kollegen und die eigene Frau. Und vor ihrem Tode gesteht sie ihm, dass keines seiner Kinder von ihm ist. Ich zitiere: Wessen Kinder sind es denn, fragte ich. Das ahne ich nicht, sagte sie, da waren so viele, und stirbt. Ich glaubte sie, tot wie sie war, noch sagen zu hören, ich habe Gimpel betrogen. Das war der Sinn meines kurzen Lebens. Und der Gimpel wird dann ein wohlhabender Stadtbäcker und wird dann vom Teufel versucht, es diesen Leuten, die ihn sein Leben lang immer nur gepiesackt, geärgert und reingelegt haben, selber zu zeigen, sich zu rächen. Und zwar schlägt ihm der Teufel vor, er soll doch in den Teig hineinpinkeln, aus dem er die Brote für die Leute backt, und dann müssen sie diese Brote essen. Zuerst will er es nicht, aber der Teufel hat so seine Methoden und dann tut er es doch. Und dann schläft er ein, der Gimpel, doch nur, damit ihm im Traum seine eigene Frau erscheint. Und ihr Gesicht ist ganz schwarz. Und sie sagt ihm dann, du Narr, weil ich falsch zu dir war, ist deshalb auch alles andere falsch. Und sie verschwindet. Und ich spürte, dass alles jetzt in der Schwebe war. Ein einziger falscher Schritt und ich hatte das ewige Leben verwirkt. Aber Gott kam mir zu Hilfe. Er vergräbt die Brote, verteilt sein Geld unter die Kinder, die er sehr liebt und die nicht von ihm sind, und macht sich auf, um ein wandernder Geschichtenerzähler zu werden. Irgendwo in diesem ganz schwierigen, hochproduktiven Künstler war dieser wandernde Geschichtenerzähler. Es wurde ein ungeheuer Erfolg. Die Leute haben das gelesen. Und plötzlich war dieser Mann, der bis jetzt nur auf Jiddisch schrieb, war auf einmal ein zumindest interessanter amerikanischer Autor geworden. Er war damals schon an die 50, wahrscheinlich schon älter, so 51. Er hat sich nie ganz zugetraut, Englisch zu schreiben. Dafür war er in der Grammatik immer zeitlebens zu unsicher. Also gab es immer jemanden, der das für ihn aufgeschrieben hat. Und er saß da und hat diese Geschichten fast vom Blatt weg diktiert, hat sie dabei auch verändert. Das wird ihm dann von der heutigen jiddischen Literaturkritik etwas vorgehalten, vereinfacht. Aber er hat das Essentielle, das, woran ihm lag, hat er herübergebracht. Es waren fast immer Übersetzerinnen. Einige davon sollen, so wird gesagt, Freundinnen gewesen sein. Die Übersetzerin, die mir das erzählt hat, immer gesagt, das waren die anderen, ich war es nicht. Auch die Romane, da macht er noch einmal eine Überarbeitung, wenn er sie auf Amerikanisch macht. Und daher kommt dieses zunächst etwas erstaunliche Fakt, dass er vorgeschrieben hat, dass seine weiteren Übersetzungen sich immer ans amerikanische Original, also an die amerikanische Ausgabe anpassen mussten, nicht an die jiddische. Wobei man wissen muss, dass es von dieser jiddischen Ausgabe praktisch nur die, oft in der Regel nur die Zeitungsausgabe gibt. Wieder war es so, dass es nicht genügend jiddische Leser gab, um Buchausgaben lohnend zu machen, aber durchaus genügend amerikanische und englische, später deutsche, französische, italienische, was immer, japanische Leser. Ich glaube, nur die japanischen dürfen aus irgendeinem Grund, da gab es einen Mann, der offenbar hervorragend jiddisch gesprochen hat, das sind die einzigen, die meines Wissens direkt aus dem Jiddischen übersetzt worden sind, sondern alle anderen kommen aus dem Englischen. Und 1965 hat eine Bekannte, die er sehr lange kannte, die wurde Redakteurin durch irgendeinen Zufall, und zwar Kinderbuchredakteurin. Und die hat sich dann überlegt, ob nicht dieser Isaac Bashevis-Singer, den sie ja kannte, ob der nicht auch etwas für Kinder schreiben könne. Und das war die Geschichte Zlate die Geiß. Das ist über eine Ziege, die dem Jungen, der sie zum Metzger bringen soll, das Leben rettet. Und auf einmal, das war 1965, ist Isaac Bashevis-Singer zum wohlhabenden Mann geworden. Er hat sich einen Luxus geleistet, den er sich schon lange leisten wollte. Er hat beschlossen, endlich Vegetarier zu werden. Und es gab ein sehr berühmtes Zitat, das hat er immer wieder den Reportern gesagt: Ich bin Vegetarier aus Gesundheitsgründen. Pause. Um der Gesundheit des Hühnchens willen. Wenn seinen Kollegen und Mitarbeitern manchmal seine Selbstbezogenheit kritisch aufstieß, er war, wie wohl die meisten großen Künstler, auch ein sehr selbstbezogener Mensch, dann wurde dies durch den ungeheuren und seinen großen Charme und seine Schlagfertigkeit, die er immer hatte, wettgemacht. Also auch die Leute, wenn immer Leute mir vom Singer erzählten, auch Leute, mit denen er nicht so nett umsprang, sobald sie auf ihn zu sprechen kamen, hat man gemerkt, dann fangen die Augen an ein bisschen zu blitzen und sie haben angefangen zu lächeln. Und sie fanden, wie sie sagte, ich habe ihn nicht so gemocht, aber wenn er gekommen ist, um zu erzählen, in den Vorwärts, habe ich immer geguckt, dass ich da bin. Und dann hat er Hof gehalten, wir waren alle hingerissen. Und die Kollegen hätten, wenn es denn stimmt, gehasst, weil er hätte nie etwas von ihnen gelesen, sie alles von ihm. Und immer ihn fragte, wie findest du denn das, was der XY geschrieben hat, hat er nur gesagt, nicht geleint, nicht geleint. Ich habe es nicht gelesen. Und 1978 hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen. Er hat das genossen. Er hat dann aber bei einem Diner, das man für ihn gab, hat er nur gesagt, auf Jiddisch, der einzige Sibbe, für was ich bin geworden, also ein größer Schreiber, ist das, was der andere jüdische große Schreiber sind ausgeharget geworden in beschassen Holocaust. Dass ich jetzt als ein so großer Autor gelte, ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die anderen großen jüdischen Autoren in diesem scheiß Holocaust umgebracht worden sind. Er war ein bekannter Autor gewesen, aber jetzt war er ein Star. Und wenn er spazieren ging am Broadway, das hat er nicht täglich gemacht, kamen nun so viele Verehrer und Bewunderer, dass er seine Tauben nicht mehr füttern konnte. Also er hat wirklich eine Menschentraube um sich gehabt. Und es gibt alle möglichen Anekdoten, wo er sich in Kneipen flüchtete oder in seinem eigenen Hof nur seinen Spaziergang machte, weil es einfach nicht mehr ging. Er hat noch eine sehr aufwendige Verfilmung einer Geschichte von 1963 erlebt, von Jentl, dem Yeshiva-Bucher, von Jentl, der Yeshiva-Schülerin, durch die große Barbara Streisand. Und diese Geschichte, sie sollte einmal aufs Theater kommen, hat sie einem befreundeten Agenten verkauft oder der Frau dieses Agenten und plötzlich hat sie dann die Pleite gemacht und die Barbara Streisand hat die praktisch für ein Butterbrot bekommen. Dann hat sie diesen Film gemacht und das Schlimmste war, dass man ihn einfach nicht beigezogen hat. Er hat gesagt, sie haben mich behandelt wie ein Sack Kartoffeln. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber das Ergebnis hat ihn überhaupt nicht zu überzeugt. Es war ihm zu optimistisch. Man hat zu sehr eine Musiknummer draus gemacht. Und er hat dann eine sehr bissige Kritik in der New York Times als Interview mit mir selbst veröffentlicht. Mit dem unmissverständlichen Satz unter anderem: Die Verfilmung erfolgte ohne jede Beziehung zu Jentls Charakter, ihren Idealen, ihrem Opfer, ihren großen Leidenschaft für geistige Leistung. In ihrer jetzigen Gestalt hat die ganze lärmige Produktion bloß einen kommerziellen Wert. Isaac Bashevis-Singer ist am 24. Juli 1991 in Miami gestorben. Ich möchte mit einem Auszug aus Singers Nobelpreisrede schließen, in der er sich für die Anerkennung des Jiddischen bedankt hat. Eine Sprache des Exils, ohne ein Land, ohne Grenzen, durch keine einzige Regierung gestützt. Trotz aller Enttäuschungen und meinem ganzen Skeptizismus glaube ich, dass die Völker sehr viel von diesen Juden lernen können, von ihrem Gedankengang, ihrer Art, die Kinder zu erziehen, ihrer Fähigkeit, da Glück zu finden, wo andere nichts als Unglück und Erniedrigung sehen. Die jiddische Mentalität ist nicht hochmütig. Sie fordert und befiehlt nicht, sondern arrangiert sich, schmuggelt sich zwischen den Mächten der Zerstörung hindurch, im tiefen Wissen, dass der Gottesplan der Schöpfung noch am Anfang steht.